Kundgabe 5612. Empfangen durch Bertha Dudde am 28.02.1953. Erstgeschaffenes Wesen. Lichtträger. Abfall von Gott. Euer Verstand fasset als Mensch nur bis zu einem bestimmten Grade die tiefere Wahrheit. Denn rein Geistiges lässet sich nur geistig erklären. Diese Erklärung wird vom Geist in euch entgegengenommen und wohl auch durch die Seele dem Verstand zugeleitet. Doch dieser ist irdisch noch zu sehr belastet und er vermag so nach, nicht in geistiges Wissen so tief einzudringen, dass ihm alles klar ist. Mein Geist aber gibt dessen ungeachtet sich durch den Geistesfunken in euch kund. Und wer die Liebe hat, der fasset auch den Sinn dessen, was ich ihm künde. Mein Gestaltungswille war übergroß, meine Kraft unversiegbar. Und ich fand meine Seligkeit im Verwirklichen meiner Gedanken und Pläne. Und diese Seligkeit wollte sich mitteilen. Meine Liebe wollte sich verschenken. Ich wollte, dass außer mir noch ein Wesen sich dessen erfreuen sollte, was mich unsagbar beglückte. Ich empfand mein Alleinsein als ein Manko, das ich jederzeit beheben konnte, so wie ich es wollte. Und ich wollte mich wiederfinden in einem Wesen, das mit mir aufs Engste verbunden sein sollte, das ich als Spiegel meiner selbst, als mein Abbild gestalten wollte, um ihm unbegrenzte Seligkeiten bereiten zu können und so auch meine Seligkeit wieder zu erhöhen. Ich wollte ein solches Wesen erschaffen und dieser Wille genügte, denn mein Wille war Kraft und wirkte stets in Liebe und Weisheit. Das aus mir herausgestellte Wesen nun war wohl mein Abbild. Doch es konnte mich nicht sehen, weil es, so es mich hätte schauen können, vergangen wäre vor Seligkeit, weil meinen Anblick kein Wesen ertragen könnte. Denn jedes Wesen, auch das vollkommenste Abbild meiner selbst, ist immer nur ein Erzeugnis meiner Liebekraft. Während ich die Liebekraft selbst bin und in unvergleichlicher Stärke alles überstrahle, darum aber nicht schaubar war, dem von mir hinausgestellten Wesen. Doch ich hatte mir in diesem Wesen ein Gefäß geschaffen, in das unentwegt meine Liebekraft einströmen konnte. Ein Wesen, das also auch meinen Gestaltungswillen, meine Kraft, meine Weisheit und meine Liebe im Übermaß empfing, von mir durch das ständige Einströmen der Kraft aus mir. Es konnte also nun die gleiche Seligkeit empfinden. Es konnte sich seiner Kraft nach seinem Willen entäußern. Es konnte schöpferisch tätig sein, sich selbst zur Beglückung und also meine Seligkeit ständig erhöhen, weil meine Kraft dieses Wesen dazu befähigte und ich erfreute mich an seinem Glück. Und nun gingen aus jenem Wesen zahllose gleiche Wesen hervor. Es waren alles Kinder meiner Liebe, in strahlendem Licht, in höchster Vollkommenheit. Denn es konnte aus dem von mir geschaffenen Abbild meiner selbst und meiner unendlichen Liebe immer nur höchst Vollkommenes hervorgehen, weil unser beider Wille gleich war, unser beider Liebe sich in den erschaffenen Wesen wiederfand, weil es nichts Unvollkommenes gab, solange mein Wille und meine Liebe wirkten durch jenes erst geschaffene Wesen. Es war eine lichtvolle Geisterwelt. Es waren urgeschaffene Geister in großer Zahl. Die Kraft aus mir strömte unbeschränkt dem Wesen zu, das ich mir erkoren hatte, zum Träger des Lichtes und der Kraft. Und das Wesen selbst war überselig. Doch ich wollte auch diese Seligkeit noch erhöhen. Ich wollte, dass es nicht an meinen Willen gebunden war, sondern aus eigenem Willen sich betätigen sollte, der, wenn das Wesen vollkommen war und blieb, mein Wille war. Denn das Wesen war als geschaffen von mir keines anderen Willens fähig. Ich aber wollte, dass es frei schalten und walten konnte, weil dies erst das Merkmal eines göttlichen Wesens war, dass die Liebe in ihm so mächtig ist, dass diese bestimmend ist für einen mir gleich gerichteten Willen. Diese Liebe wollte ich empfangen von meinem erst geschaffenen Wesen, die aber auch gleichzeitig dem Wesen die höchste Vollendung eintragen sollte, so dass es nicht mehr als geschaffenes Wesen wirkte, nach meinem Willen, sondern als aus Liebe in meinen Willen eingegangen, unbegrenzte Seligkeit genießen sollte. Um aber diese Willens- und Liebeprobe ablegen zu können, musste es sich in völliger Willensfreiheit bewegen. Es sah mich nicht, aber es erkannte mich. Denn es stand im Licht. Es sah aber die ungezählten Wesen, die sein Wille hatte erstehen lassen, und es fühlte sich selbst als deren Erzeuger, wenngleich es darum wusste, dass es die Kraft von mir bezogen hatte. Und das Wesen neidete mir die Kraft. Als selbst schaubar, den von ihm erschaffenen Wesen, war es sich doch des Ausganges aus mir bewusst, aber es nahm das Herrscherrecht über diese Wesen für sich in Anspruch, indem es sich selbst ihnen als Kraftquell, als einzige erschaffen könnende Macht hinstellte. Es kündigte mir gleichsam die Liebe, um herrschen zu können. Es ist dieser Vorgang für euch Menschen unbegreiflich, dass ein sich selbst erkennendes Wesen sich in völlig falsches Denken verirren konnte. Doch der freie Wille erklärt solches, der, um in Aktion treten zu können, auch negativ wählen können, aber nicht wählen musste. Der Licht- und Kraftträger sah auf der einen Seite die Beweise der durch ihn geleiteten Kraft, doch den Kraftquell selbst sah er nicht. Also erhob er sich selbst zum Herrscher über seine geschaffenen Geister und suchte auch, diesen mich selbst als nicht seiend hinzustellen. Er suchte seinen mir nun abgekehrten Willen auf jene zu übertragen. Und nun kam der Moment der Entscheidung, das Beweisen ihrer Vollkommenheit, auch für diese vom Lichtträger unter Nutzung meiner Kraft geschaffenen Wesen. Meine Kraft war in allen diesen Wesen, sie waren lichtvollst und erglühten in Liebe zu mir, den sie zwar nicht sahen, aber doch erkannten. Sie waren aber auch in Liebe ihrem Erzeuger zugewandt, weil die sie erschaffende Kraft Liebe war, die durch das erstgeschaffene Wesen geströmt und dieses zum Erschaffen befähigt hatte. Diese Liebe sollte nun sich entscheiden, und sie spaltete sich. Es entstand eine heillose Verwirrung unter dem Geistigen, das zum Entscheid sich gedrängt fühlte. Es war aber auch wieder verständlich, da meine Liebekraft als Licht wirkte, dass der Drang zum Urquell der Kraft bei vielen Wesen stärker war, dass die Liebe sich verringerte zu dem, der sich von mir trennte und mit verstärkter Gewalt mir zudrängte. Denn das Licht in ihnen war die Erkenntnis, dass ich die Liebe war von Ewigkeit. Jedes Wesen zwar hatte die Erkenntnis, doch auch den freien Willen, der nicht durch die Erkenntnis gebunden war, ansonsten er unfrei gewesen wäre. Und die geistige Welt spaltete sich. Das Wesen außer mir hatte seinen Anhang, wie auch ich selbst, wenngleich ich nicht schaubar war. Die Kraft aus mir aber wirkte so stark, dass sich viele Wesen abwandten von dem, der sich mir entgegenstellen wollte. Ihr Wille blieb recht gerichtet, während der Lichtträger mit seinem Anhang den Willen verkehrt richtete. Sie sich also willensmäßig von mir trennten und dies den Sturz in die Tiefe bedeutete. Es wurde also der Lichtträger, das aus mir herausgestellte lichtvollste Wesen, mein Gegner, während das aus ihm hervorgegangene, das unser beider Liebewille schuf, sich teils mir, teils ihm zuwandte, je nach der Liebeglut, von der es erfüllt war. Denn mit dem Moment der Trennung des Lichtträgers von mir entstand auch in den Wesen ein unbestimmtes Verlangen nach einem gefestigten Pol. Der freie Wille begann sich zu entfalten. Sie wurden weder von mir noch von meinem Gegner zwangsweise beeinflusst, sondern nur angestrahlt von unser beider Kraft, die jedes Wesen für sich gewinnen wollte. Meine Kraftströmung war nur Liebe und berührte die Wesen so gewaltig, dass sie mich erkannten, ohne mich zu sehen, aber auch die Willenswandlung meines erstgeschaffenen Wesens erkennen konnten. Doch da sie dieses Wesen schauen konnten, folgten viele ihm, das heißt, sie ordneten sich seinem Willen unter und strebten also von mir ab. Doch ebenso fühlten sich urgeschaffene Wesen als meine Kinder und blieben mir treu aus freiem Willen. Nur war die Zahl derer weit geringer. Es waren dies die erstgeschaffenen Wesen, die seligster Gestaltungswille meines Lichtträgers und unermesslich ihm zuströmende Liebekraft erstehen ließ. Und diese Liebekraft war auch diesen Wesen eigen und drängte sie unentwegt mir zu, denn sie erkannten den nunmehrigen Willen ihres Erzeugers als verkehrt und wandten sich daher von ihm ab. Auch den anderen Wesen wäre dieses Erkennen möglich gewesen, doch sie folgten blindlings dem, den sie schauen konnten. Und ihr Wille wurde geachtet und in keiner Weise auf diesen von mir eingewirkt, weil dieser Willensentscheid sein musste, um das Erschaffene zu selbstständiger Vollkommenheit zu gestalten. Das Wesen, das mich verließ, zog einen großen Anhang mit sich zur Tiefe hinab. Denn von mir sich entfernen heißt, der Tiefe zu streben. einem völlig gegensätzlichen Zustand entgegenzugehen, der also Finsternis und Ohnmacht, Erkenntnis und Kraftlosigkeit bedeutet. Wohingegen meine Kinder blieben in strahlendstem Licht und unermesslicher Kraft in Seligkeit. Nach diesem Fall Luzifers, des Lichtträgers, war seine Kraft gebrochen. Er konnte sich nicht mehr schaffend und gestaltend betätigen, wenngleich ich ihm nicht die Kraft entzog, weil er mein Geschöpf war. Seine Macht und Kraft war sein Anhang, über den er nun herrschte als Fürst der Finsternis. Doch es sind auch meine Liebeprodukte, die ich meinem Gegner nicht auf ewig belasse. Solange diese Wesen noch seinen Willen in sich tragen, gehören sie ihm. Doch so wie es mir gelungen ist, ihren Willen mir zuzuwenden, hat er sie verloren und seine Kraft nimmt also im gleichen Maß ab, wie ich das ihm Hörige erlöse aus seiner Gewalt, was jedoch stets den freien Willen des Wesens zur Voraussetzung hat. Und dies bezweckt mein Heilsplan von Ewigkeit, der von allen Bewohnern des Lichtreiches, von meinen Engeln und Erzengeln aufs Eifrigste und Liebevollste unterstützt wird. Denn sie alle sind meine Mitarbeiter, die bemüht sind, den gefallenen Brüdern die Seligkeit wiederzugeben, die sie einst freiwillig sich verscherzten. Und dieses Befreiungswerk wird gelingen, wenn es auch ewige Zeiten erfordert, bis das letzte, einst Gefallene zurückkehrt zu mir, bis auch mein aus meiner Liebe hervorgegangenes erstes Wesen sich mir wieder nähert im Verlangen nach meiner Liebe, bis auch dieses reumütig zurückkehrt ins Vaterhaus, das es einst freiwillig verlassen hat. Amen.